Thank you.

Pflicht erfüllt. Dem Schöpfer haben wir gedankt. Nun folge mir, Gefährtin meines Lebens. Ich leite dich, und jeder Schritt weckt neue Freud in unserer Brust. Zeigt Wunder überall. Erkennen sollst du dann, welch unaussprechlich Glück dir Herr uns zugedacht. Ihn preisen immerdar, ihm weihen Herz und Sinn. Komm, folge mir. Folge mir, ich leite dich. Und du, für den ich wand, mein Schild, mein All, dein Wille ist mir gesetzt. Keine Sorge. Als ihr sollt.